Tja, drei arbeitsreiche Tage liegen jetzt. Also bei mir im Studio sitzt jetzt wieder Stefan Schwarz. Wir werden gleich zu ihm kommen. Schönen guten Abend. Vielleicht schönen guten Abend. Vielleicht noch kurze Vorbemerkung. Drei schwere Arbeitstage liegen jetzt hinter uns, hinter mir, die einzig und allein der Themenfindung für die heutige Sendung gewidmet waren. Und es war, weiß Gott, kein leichtes. Und wir sind jetzt an den Punkt geraten nach drei Tagen Klausur, die Mitarbeit, die Mitsprache, das Resümee des Spezialisten Stefan Schwarz nötig macht. Stefan, du kommst woher? Ich komme vom Institut für angewandte Thielmann-Forschung und leite dort die Arbeitsgruppe für parathielmännische Phänomene. Welche Aufgabenstellung hat das Institut selbst? Das ist, beschäftigt sich selber mit den Auswirkungen des Lebens und des Wirkens von Ernst Thielmann, des großen deutschen Arbeiterführers. Ja, und die Arbeitsgruppe für parathielmännische Forschung? Die Arbeitsgruppe für parathielmännische Phänomene beschäftigt sich hauptsächlich mit Situationen und Ereignissen in unserer modernen Welt, die sich mit dem Leben und dem Wirken von Ernst Thielmann nicht mehr erklären lassen. Wir versuchen quasi, den Arbeitsgegenstand des Instituts für angewandte Thielmann-Forschung zu transzendieren. Wir führen allerdings natürlich auch ein kritisiertes Dasein im Schatten sozusagen der offiziellen, ich will fast sagen der orthodoxen Thielmann-Forschung. Weil die klassische orthodoxe Thielmann-Forschung eher zu der Auffassung tendiert, dass sich im Grunde 98% aller gegenwärtigen und auch geschichtlichen, auch teilweise sogar naturwissenschaftlichen Phänomene durchaus erklären lassen mit dem Wirken Ernst Thielmanns. Ja, also ich würde es sogar so formulieren, dass die orthodoxe Thielmann-Forschung die gesamte moderne Geschichte als ein Spezialfall des Lebens und Wirkens von Ernst Thielmann begreift. Ja. Also man muss jetzt der Richtigkeit halber sagen, dass da natürlich schon eines dran ist. Also wir wollen jetzt nicht das Wirken des Institutes, an dem du ja auch arbeitest, hier in Zweifel ziehen. Ich stehe wir ihm wollen, in kritischer Solidarität gegenüber. Ja, ich denke, wir müssen bloß ein bisschen natürlich auch die Daseinsberechtigung deiner Arbeitsgruppe würdigen und ein bisschen promoten. Dazu tun ja so eine Radiosendung auch das Ihrige. Das ist ja, glaube ich, auch die segensreiche Seite meiner Arbeit hier und auch unserer Zusammenarbeit, weil sie doch immer wieder unvermutete Forscherdrang und Wissensdurst junge Menschen hier vorstellt und zu Wort kommen lässt und auch ein bisschen leitet, denke ich. Es ist ja nicht so, ich komme ja eigentlich auch aus dem Bereich der orthodoxen Thielmann-Forschung. Ich habe meine Dissertation geschrieben über Thielmann-Findung, über die Probleme, die damals innerhalb der KPD bestanden, Thielmann, wenn er verreist war oder mit seinem Kanu auf der Oder ruderte, dass es sehr schwierig war für den Personenschutz teilweise, ihn zu finden, um ihn zu Kongressen oder Auftritten vor der Masse in Berlin zu finden. Ja, also Thielmann-Findung war ein Schlüsselproblem meiner Dissertation. Oder auch Thielmann-Findung und Beitragszahlung. Das war, glaube ich, ist ja ein Kapitel deiner Arbeit, die durch die Presse gegangen ist. Ja, der Abschnitt Beitragsprellerei. Beitragsprellerei. Ja, da haben wir jetzt, glaube ich, diesen Themenbereich relativ ausführlich abgedeckt. Dann sind wir, glaube ich, am Ende unseres Exkurses. Ja. Ich danke dir sehr. Möchte mich hiermit von dir verabschieden. Soweit zum Bereich Themenanfindung. Ja. Hallo nach Deutschland, sage ich einfach mal. Es hat mir wieder mal Spaß gemacht.